Wir sprechen jetzt über das neu herausgekommene Buch Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, Wechselwirkungen und Abgrenzungen zwischen Pegida, Politik, Medien, Zivilgesellschaft und Sozialwissenschaften. Und dazu sind im Studio Marc Trobot und Tino Heim. Hallo. Hallo. Tino Heim, du bist Herausgeber des Buches und Marc Trobot, du hast auch mit in dem Buch Artikel veröffentlicht. Genau. Warum habt ihr eigentlich dieses Buch herausgegeben? Wenn man jetzt außerhalb von Dresden wäre, würde man sagen, ja, Werner Patzelt kennt man, der hatte auch schon ein Buch über Pegida geschrieben. Warum ist es jetzt notwendig geworden, noch ein Buch zu schreiben? Ja, vielleicht steige ich da gleich mal ein. Also es gibt ja neben Patzelts Veröffentlichungen auch einige weitere Bücher. Wir hatten quasi den Eindruck, als wir dieses freie Forschungskollektiv sozusagen gebildet haben, das abseits von einem wirklich rein akademischen Kontext sich nochmal mit dem Thema beschäftigen wollten, wir hatten den Eindruck, dass viele der Veröffentlichungen quasi als Ziel immer sozusagen die Perspektive hatten, ein Buch zu schreiben, damit quasi die Auseinandersetzung mit Pegida und die Einbettung Pegidas in andere gesellschaftliche Prozesse, Krisendynamiken und so weiter, dass es zu einem Ende kommt. Wir wollten aber nicht unbedingt, dass es zum Ende kommt. Wir hatten das Gefühl, okay, wir wollen eine Veröffentlichung schaffen, die nicht sagt am Ende, nein, wir wollen nicht mehr irgendwie die Auseinandersetzung weiter betreiben, weil es ist alles gesagt, sondern wir wollten es eigentlich eher öffnen, sozusagen, diesen Diskurs. Also das heißt, es geht im Wesentlichen darum, dass man nicht mit Expertenmeinungen auftritt und erklärt, wer oder was Pegida ist, was die Motive jetzt wirklich sind, sondern man versucht, Thesen zu machen, die Pegida in komplexere gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen und halt vor allen Dingen steht dahinter der Versuch, die hinter Pegida stehenden gesellschaftlichen Dynamiken zu verstehen und auch die gesellschaftlichen Dynamiken zu verstehen, die dazu führen, dass sich Medien, etablierte Politik, andere Teile der Zivilgesellschaft und eben auch Teile der Sozialwissenschaften so zu Pegida verhalten, wie sie sich verhalten. Und die Art und Weise, wie sie sich verhalten, könnte man einen Befund aus dem Text auf die These einer epistemologischen Komplizenschaft bringen. Also das heißt, dass sich beide Seiten zwar die ganze Zeit voneinander abgrenzen, dass es letzten Endes aber doch sehr auffällig ist, dass im Diskurs von Werner Patzelt zum Beispiel, aber auch in vielen politischen Anschlüssen und Reaktionen auf Pegida, bei allen Abgrenzungen doch bestimmte Wissensordnungen, bestimmte Grundorientierungen eher gemeinsam reproduziert und verdoppelt werden. Und wenn man das ganz konkret macht, kann man vielfältig beobachten, gut, auf der einen Seite grenzen sich etablierte Parteien natürlich die ganze Zeit vom offen artikulierten Rassismus, von der offen artikulierten Islamfeindlichkeit bei Pegida ab. Aber es ist eben nicht nur so, dass alle Parteien mehr oder weniger bestimmte von Pegida besetzte Themen auch wieder übernehmen, wenn wir jetzt halt sozusagen den Abwehrkampf gegen Geflüchtete forcieren in Deutschland, wenn wir die Asylgesetze verschärfen und so weiter und so fort, sondern es ist einfach so, dass man sehr gut erkennen kann, das wird im Band auch an einigen detaillierten Untersuchungen nachgewiesen, dass die Orientierungsmuster, die Kollektivsymboliken bei Pegida selbst sozusagen keine originären Produkte von Pegida sind, sondern dass man sehr viele Elemente davon zum Beispiel im rot-grünen Diskurs zum aktivierenden Sozialstaat schon findet, wo man immer dieses Grundmuster hat in sehr, sehr vielen politischen Diskursen. Wir sehen soziale Verwerfungen, wir sehen soziale Krisen sozusagen nicht als Phänomene, die irgendwas mit der neoliberalen Politik der letzten 20 Jahre zu tun haben. Wir sehen das nicht als etwas, was mit globalen Ungleichverteilungen innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems zu tun hat. Wir inszenieren das Ganze in der Form, es gibt das deutsche Leistungskollektiv, das deutsche Leistungs- und Wohlstandskollektiv. Und dieses deutsche Leistungs- und Wohlstandskollektiv ist jetzt von verschiedenen Seiten bedroht. Und dann hat man so bestimmte klassische Feindbilder, die eben auch im rot-grünen Diskurs der Nullerjahre schon ganz gut zu sehen sind. Ne? Die leistungslosen Sozialschmarotzer, Kriminelle, Minderheiten, Fremde, die sozusagen stellvertretend als Sündenböcke inszeniert werden, um soziale Verwerfungen im Inneren Deutschlands zu erklären. Und man kann relativ gut sehen, dass Pegida in vielerlei Hinsicht genau diese Applikationsvorgaben, die es halt in ganz unterschiedlichen Diskursen schon gibt, einfach aufgreift und besetzt Und der wesentliche Unterschied zwischen Pegida und den etablierten politischen Instanzen liegt dann einfach eher darin, dass Pegida nicht an realpolitische Zwänge gebunden ist und deswegen bestimmte Konsequenzen schärfer aussprechen kann. Also um das abschließend nochmal ganz konkret zu machen, Deutschland und die deutsche Regierung unter Merkel hatte natürlich ein Interesse daran, den freien Warenfluss und den freien Arbeitskräftefluss im Schengen-Raum aufrechtzuerhalten. Dahinter steht die sogenannte Willkommenskultur. Deswegen konnte und wollte Deutschland die Grenzen innerhalb der EU nicht dicht machen. Deswegen kann man natürlich nicht so harte Abwehrkonsequenzen fordern, wie Pegida das macht. Abgesehen davon, dass man auch noch so an Restriktionen von Menschenrechten gebunden ist. Deswegen kann Deutschland das halt nur machen, indem halt die Probleme an die EU-Außengrenzen ausgelagert werden. Und da gibt's halt Differenzen zwischen der pragmatischen Realpolitik, die aber in der Grundform halt eigentlich was Ähnliches ist, was Pegida fordert, und dem, was Pegida fordern kann, die das halt einfach, weil sie nicht an realpolitische Zwänge gebunden sind, einfach noch schärfer und noch offener und bösartiger formulieren können, sozusagen. Na gut, hier könnte man sicher diskutieren. Also aus meiner Sicht ist ja Pegida eigentlich auch eine Bewegung, die ja schon gegen die Regierung gerichtet ist, auch mitgerichtet ist und die auch gegen sowas wie zum Beispiel Europäische Union gerichtet ist, was ja entgegengesetzt den Interessen der Bundesregierung zum Beispiel jetzt wäre. Also da sehe ich jetzt nicht so viel, dass es da auch also ähnliche Interessen geben könnte eigentlich. Ja, also in einem Aufsatz, an dem ich mitgeschrieben habe, untersuchen wir halt Pegida sozusagen auf innere Strukturzusammenhänge, wie ist es aufgebaut, also was ist sozusagen, liegt sozusagen hinter dem, was sie sagen, sondern was sind vielleicht so objektive Charakteristika, mit denen man diese Bewegung beschreiben könnte. Und wir versuchen das über das Konzept des Fundamentalismus, also den sozialwissenschaftlichen Fundamentalismusbegriff, aufzugreifen. Und was wir da halt feststellen ist, dass eben beispielsweise so ein Antipluralismus, also ein gegen Vielfältigkeit gerichtetes Moment sehr stark ist bei Pegida. Genauso wie so ein traditioneller Bezug auf Vergangenes, eine Vergangenheit, die so aber nie existiert hat, die eben hergestellt wird in den Erzählungen von Pegida selbst, um sozusagen gegen bestimmte Entwicklungen der Moderne vorgehen zu können, sich vor diesen zu verschließen, eben beispielsweise eine offene, freie transnationale Bewegung von Menschen und Waren, sich dagegen abzuschließen. Und Pegida versucht sozusagen auf genau in diesem Moment, das was Tino auch schon meinte, eben das aufzutrennen. Ne? Sie sagen, okay, Menschen sollen sich nicht frei bewegen können, um es ganz platt zu sagen, Waren schon. Wir wollen trotzdem alle unsere Flachbildschirme und unsere unsere Konsumgewohnheiten nicht einschränken. Und auf der Ebene gibt es da halt tatsächlich so eine Deckungsgleichheit sozusagen zur etablierten Politik, die aber auf der anderen Ebene noch immer dieses Narrativ von einer Weltoffenheit, von quasi Pluralität auch mitträgt und das auch tragen muss, um gerade überhaupt diese Warenproduktion im globalen Maßstab aufrechterhalten zu können, weil dazu sind nun mal Austauschprozesse notwendig, die halt auch Menschen mit quasi einbeziehen. Genau. Und Pegida versucht sozusagen das Gute der Moderne für sich in Anspruch zu nehmen und alles Schlechte sozusagen von sich zu weisen. Das ist sozusagen diese Funktion, die in diesen Erzählungen drinsteckt. Wobei das Moment eigentlich sozusagen auf der Basis, auf der diese Erzählung geführt wird, sehr ähnlich ist. Ne? Auf Ebene der von Regierungen wie auf der Ebene von Protestbewegungen. Nicht nur bei Pegida, sondern überhaupt dieser ganze neue, die ganze neurechten Gruppierung in Europa funktionieren eigentlich alle relativ ähnlich in ihren Narrativen. Man muss sich auch die Frage stellen, natürlich gibt es jetzt keine unmittelbare Interessenidentität in der Form, dass die Akteure sagen würden, wir machen die Politik Pegidas, das können die Parteien gar nicht, sie müssen sich ja abgrenzen. Bei uns geht es eher darum zu fragen, wie sind bestimmte Grundmuster der Argumentation, der Weltbilder, die zutage treten, inwiefern sind die eigentlich identisch, inwiefern decken die sich und inwiefern hat das vielleicht auch was mit bestimmten Struktureigentümlichkeiten moderner kapitalistischer Gesellschaften und moderner Nationalstaaten in diesen Gesellschaften zu tun. Man kann das halt sehr einfach machen, also bestimmte Grundargumentationen, die man bei Pegida findet, findet man natürlich heute eben nicht nur in der CDU, CSU, denen man das dann immer gerne vorwirft. Man hat die Grundmuster dieser Argumentation schon im rot-grünen Diskurs vor 20 Jahren gehabt. Man hat sie heute irgendwie bei der Linkspartei, wenn zum Beispiel Frau Wagenknecht halt regelmäßig versucht, auch die AfD-Schiene mit zu bedienen, wo es dann halt einfach um die Frage geht, unser Volk zuerst. Das heißt, wir müssen uns irgendwie innerhalb des Nationalstaats, innerhalb des nationalen Sozialstaats zuerst um unsere eigene Bevölkerung kümmern, müssen deren Teilhaberechte und Bedürfnisse sichern. Und wenn man diese Differenzerziehung aufmacht, ist man halt in einer ganz bestimmten Struktur schon drin. Und es geht jetzt auch nicht darum, das einzelnen Leuten vorzuwerfen, also es geht jetzt nicht um Sarah Wagenknecht-Bashing, sondern es geht auch darum zu verstehen, dass in dem Moment, wo man soziale Teilhaberechte zum Beispiel, ökonomische Teilhaberechte, politische Teilhaberechte, nur über die Staatsbürgerschaft innerhalb von nationalstaatlichen Zusammenhängen zulässt, beziehungsweise als legitim anerkennt, ist man halt eigentlich automatisch in einer rassistischen, ausgrenzenden Struktur, weil Solidarität im Horizont des Nationalstaats dann eben immer exklusive Solidarität heißen muss, die andere Menschen ausgrenzt. Und es geht eben um solche Geschichten. Und da geht es einfach darum, zunächst zu sagen, also das, was bei Pegida vielleicht etwas deutlicher und gesteigerter hervortritt, ist etwas, was nicht nur mit der Art und Weise zu tun hat, wie politische Diskurse strukturiert sind, sondern das hat was auch mit der Art und Weise zu tun, wie in der Moderne grundsätzlich soziale Teilhabe und Zugriffsrechte gesichert werden und strukturiert sind. Und da kann man eben sagen, Pegida oder auch die AfD sprechen bestimmte Konsequenzen etwas weiterführender, etwas offener aus, aber die Logik der Sache ist dieselbe. Und Pegida hat das Problem nicht, dass sie die Balance nicht halten müssen. Also man kann, wenn man es sehr einfach runterbrechen will, kann man sagen, kapitalistische Gesellschaften sind eigentlich immer in einem widersprüchlichen Verhältnis strukturiert auf ihrer ideologischen Ebene. Sie müssen auf der einen Seite universalistische Gesellschaften sein, weil schon die angesprochenen freien Warenflüsse gesichert sein müssen, weil jede Arbeitskraft frei und gleich verwertet werden kann und soll. Sie sind auf der anderen Seite halt strukturiert in bestimmte, nach bestimmten Konkurrenzprinzipien, auch zwischen Nationalstaaten unter anderem. Und deswegen auf der Ebene können sie nicht universalistisch sein, sondern müssen notwendig bestimmte Segregationen und Legitimationen für diese Segregation, also Einschluss und Ausschluss, wir und die anderen und so weiter und so fort, die ganze Zeit reproduzieren. Und normalerweise der offizialpolitische Diskurs unterscheidet sich von Pegida insofern, dass im offizialpolitischen Diskurs dieses Spannungsfeld irgendwie balanciert werden muss. Also das, ja, das heißt, ist interessant, weil manche bei Pegida sich ja selbst auch als links bezeichnen oder im Pegida und Umfeld oder sich als Antikapitalisten vielleicht bezeichnen würden oder so. Und das finde ich eben interessant, dass so diese normale, dieses normale Rechts-Links-Schema da irgendwie nicht mehr so richtig passt, sondern dass man da, dass da eben auch sowas wie Querfront dann noch eine Rolle spielt. Mhm. Und gerade wenn du so Sarah Wagenknecht mit genannt hast, die ja in Pegida-Kreisen auch relativ beliebt ist zum Beispiel. Mhm. Eine der wichtigsten Gewährsfrauen von Frau Oertel inzwischen, der Pegida-Aussteigerin Oertel, die zum ersten Jahrestag zum Beispiel nochmal durch mehrere Talkshows gereicht wurde. Und Frau Oertel zitiert da die ganze Zeit Frau Wagenknecht. Also das war auch relativ interessant. Aber ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter inhaltlich jetzt einsteigen in das Buch, was wir jetzt schon ziemlich gemacht haben, sollten wir erstmal das Buch überhaupt erklären, so wie das aufgebaut ist. Das Buch Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, was jetzt gerade herausgekommen ist, hat, wenn ich es hier richtig sehe, 450 Seiten. Und es besteht aus 12 Texten, die von unterschiedlichen Leuten geschrieben sind. Viele sind irgendwie in der Wissenschaft verortet, aber nicht alle. Zum Beispiel ist hier auch ein Text vom Antifa-Rechercheteam. Dann wie Petra Schickert ist eher in der Zivilgesellschaft aktiv. Oder Justus Ulbricht war Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung, der hier interviewt wird in dem Buch. Wie habt ihr die Leute zusammengesucht, die dafür das Buch geschrieben haben? Wie ist das zustande gekommen? Ja, ursprünglich, wie gesagt, ich habe das in der Einleitung sozusagen schon versucht anzusprechen kurz. Es gab die Idee, was anderes zu machen als das, als die üblichen schnellen Reaktionen, die aus der Wissenschaft und vor allen Dingen aus den Dresdner wissenschaftlichen Kanälen so kamen. Dazu gab es halt einige Treffen. Wer Lust hätte, sich mit näher auseinanderzusetzen. Also es war quasi ein offener Diskussions- und Forschungszusammenschluss, der sich daraus gebildet hat. Einige Leute sind abgesprungen, neue Leute sind dazugekommen. Es war jedenfalls erstmal sehr offen angelegt. Und daraus hat sich halt so eine Kerngruppe entwickelt, die dann eben diesen Band herausgeben wollte, kollektiv. Tino hat ihn sozusagen offiziell in der Herausgeberschaft getragen, aber das ist sozusagen kollektiv entstanden. Also auch die Entscheidung, welche Beiträge und die Arbeit an den Beiträgen wurde eigentlich quasi kollektiv geleistet. Genau. Und die Beiträge sind deswegen, wirken vielleicht deswegen aus im ersten Blick relativ vielfältig, sind aber, wenn man sich, das ist auch in der Einleitung relativ gut dargestellt, die in ihrem Ablauf mal anschaut, passen die eigentlich sehr gut aufeinander, weil sie doch an den roten Faden entlang hangeln, trotz ihrer sozusagen unterschiedlichen Akteure, die da schon eine Rolle spielen und da mitschreiben. Mhm. Vielleicht auch sozusagen zur Erklärung der relativen Heterogenität, ne? Warum macht man keinen reinen Wissenschaftsband, warum macht man keinen reinen Band mit Leuten, die sozusagen außerhalb der Wissenschaft Reflexionsprozesse vollziehen. Es ging gerade darum, dass man das Ganze in einer bestimmten sinnvollen Form auch miteinander in Verbindung bringen wollte, in einen Dialog bringen will, der sich irgendwie unterscheidet von den klassischen Formen von Expertinnen- oder Expertenkultur, den man halt auch in der Reaktion auf Pegida halt relativ oft vorgefunden hat. Also gerade Patzelt kennzeichnet es ja ziemlich klar, dass er jeweils mit dem Verweis auf eine aus seiner Sicht korrekte Methodik, man kann da auch teilweise skeptisch sein, was sein Methodenverständnis ist und so weiter und so fort, bestimmte objektive Wahrheitsansprüche beansprucht und halt sozusagen sagt, ich erkläre jetzt Pegida und ich verstehe wirklich, was die Leute wollen. Für uns war es wichtiger, eher eine Pluralität und Heterogenität auch von verschiedenen möglichen Perspektiven auf die Bewegung und auf die Reaktionen auf die Bewegung halt irgendwie abbilden zu können, wo es eben nicht darum geht, sozusagen aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus einen hegemonialen Deutungsanspruch irgendwie zu vertreten. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass verschiedene Perspektiven drin sind. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir haben diesen Aufsatz da drin, So geht Sächsisch, Pegida und die Paradoxien der sächsischen Demokratie, wo es einfach darum geht, Pegida und die Hintergründe von Pegida, warum ausgerechnet in Sachsen, in bestimmte Eigenheiten, die sich so aus der Spannung von Ultrakonservatismus und Neoliberalismus in der sächsischen Politik ergeben haben in den letzten Jahrzehnten, halt irgendwie zu erklären. Und es ist natürlich so, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, hat man natürlich sozusagen eine sehr, sehr große Skepsis, was die Möglichkeiten von Zivilgesellschaft innerhalb dieser Verhältnisse überhaupt angeht. Ne? Da ist es dann zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass sozusagen die Texte von Justus Ulbricht und die Texte vom Kulturbüro auch mit drin sind, weil die genau nochmal die Handlungs- und Verhaltensspielräume ausleuchten, die Akteure, die halt eine antirassistische Bildungsarbeit machen wollen, die halt Diskurse und Konflikte vermitteln wollen, die das wirklich machen, einfach zu zeigen, okay, aus der wissenschaftlichen Perspektive wirkt das jetzt vielleicht etwas fatalistisch, es gibt trotzdem Handlungsspielräume auch in Sachsen und die werden damit abgebildet. Und es ist gerade, also uns war es gerade wichtig, solche Spannungen auch im Band sozusagen zu haben, dass die Texte zwar gemeinsame Grundprobleme haben, auch gemeinsame Grundfragen bearbeiten. Es gibt bestimmte rote Linien, die sich einfach durchziehen, aber dass es nicht sozusagen die eine verbindliche Deutung und Antwort innerhalb dieser Texte gibt. Und dann ist es eben wichtig, dass man nicht nur Leute aus dem akademischen Elfenbeinturm da drinne hat, sondern auch Akteure, die außerhalb des akademischen Elfenbeinturms Reflexionsarbeit, zivilgesellschaftliche Arbeit, Bildungs- und Wissensarbeit halt einfach tun. Ja, was ich noch ergänzen würde zu dem sozusagen Entstehungszusammenhang, ist, dass die Personen, die da jetzt mitgeschrieben haben, größtenteils eben auch vorher schon in ihrem Alltag einfach mit Pegida konfrontiert waren. Das war auch so ein wichtiges Motivationsmoment noch, dass wir alle individuell uns quasi auf einer theoretischen, aber auch eben praktischen, alltäglichen Ebene eben irgendwie gezwungen sahen, mit diesem Erstarken, dieser Bewegung mit ihr auseinandersetzen zu müssen, ob wir wollten oder nicht. Eigentlich wollten die meisten es wahrscheinlich gar nicht. Und aus diesem Zwang heraus, sozusagen aus dieser Notwendigkeit heraus, entstand halt auch dieses Bedürfnis, dort sich kollektiv sozusagen weiter auszutauschen und vielleicht auch sozusagen die Erklärungsmomente fundierter zu gestalten, als man das vielleicht tun kann, wenn man nur in seinem eigenen Gedankenapparat die ganze Zeit unterwegs ist. Okay, der Sammelband Pegida als Spiegel und Projektionsfläche ist vom Springer VS Verlag gedruckt worden. Und wo kann man das Buch bekommen? Wie teuer ist es? Also man kann es in jeder gut sortierten Buchhandlung bekommen und natürlich auch im Internet oder direkt beim Verlag. Man kann es bei Interesse auch über die Gruppe selbst beziehen, dann wird es etwas günstiger. Der Buchpreis beträgt erstmal satte 44 Euro. Das ist bei Wissenschaftsbüchern, wenn die so dick sind, leider oft so. Allerdings ist das Buch auch in anderer Form verfügbar. Fast alle Springer-Bücher werden zum Beispiel in Universitätsbibliotheken üblicherweise als freier Download eingestellt. Das heißt, wenn man irgendwo an einer Universitätsbibliothek oder an anderen großen Bibliotheken angemeldet ist, dürfte es nicht allzu schwierig sein, sich das ganze Buch auch so herunterzuladen. Wenn man das gedruckte Exemplar haben will, wir werden auf jeden Fall am 22. Oktober eine Book Release Party im AZ Conny machen. Das kann man ja schon mal ankündigen, wo wir so ein paar Sachen aus dem Buch vorstellen werden, einen Wissensschwarzmarkt machen werden, dann aber auf jeden Fall auch eine Party. Aber bei der Gelegenheit kann man das Buch auch als gedrucktes Exemplar zum Autorinnenrabatt bekommen. Das sind einfach 40% weniger, das sind dann so um die 26, 27 Euro etwa. In welcher Auflage ist das Buch erstmal rausgekommen? Ich vermute, in diesen neuen Publikations- und Print-on-Demand-Verfahren gibt es sowas wie Auflagen gar nicht mehr. Also nicht im klassischen Sinne. Die Sachen werden halt einfach gedruckt, wenn die Leute das bestellen und oder haben wollen. Also deswegen kann man das nicht eindeutig beantworten. Und die Frage. Die Party im Conny im Oktober hast du erwähnt. Gibt es noch irgendwie andere schon feststehende Veranstaltungen oder geplante Veranstaltungen nochmal zum Buch, zum Sammelband? Wir werden auf jeden Fall auch noch was Seriöseres machen, was auch sozusagen größere Teile der Stadtgesellschaft adressiert, also wo es darum geht, wir wollen ja nicht nur einfach den linken Flügel bespielen, sondern es geht darum, es gibt bestimmte Befunde und Thesen in dem Band, die durchaus auch andere irgendwie engagierte Menschen interessieren und betreffen könnten. Und dazu wird es im November auf jeden Fall noch eine größere Veranstaltung in der Motorenhalle des Lisa e.V. Geben, die allerdings so angelegt ist, dass wir da auch das Buch kurz vorstellen wollen, dass es dann aber eher sowas geben soll wie eine Podiums- und Fishbowl-Diskussion, wo es halt auch einfach darum geht, mit engagierten, interessierten Akteurinnen aus Dresden und Umland nochmal ins Gespräch zu kommen. Das wird wahrscheinlich am 8. oder am 10. November sein. Der Termin steht noch nicht ganz fest, aber entweder der 8. oder der 10. wird es werden. Da kann man dann auch nochmal sich informieren. Ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass ich finde, dass Pegida auch so eine Art Querfront ist. Also zumindest spielt dieses da mit rein. Und Querfront ist ja eigentlich, wenn so Rechte und Linke zusammenarbeiten, zum Beispiel gegen die Regierung oder so, aber hat dann die oft kritisierte Extremismustheorie dann doch ein bisschen recht in dem Fall, wenn hier Rechte und Linke teilweise dann zusammengehen? Natürlich nicht. wie auch nachzulesen ist im Band Metamorphosen des Extremismus, der von auch hier Anwesenden mit verfasst wurde. Der Punkt ist, den ich jetzt hervorheben würde, wäre, dass durch diese Extremismusdoktrin, die ja gerade in Sachsen entwickelt bzw. sehr stark gemacht wird, gerade versucht wird eben, und das kann man eben an den Diskursen nachweisen, und das tut auch ein Text in dem Sammelband von Francesca Barb und Hannah Eitel, der halt zeigt, dass durch dieses Extremismus-Narrativ versucht wird, eben die extremistischen Kräfte, die als solche bezeichnet werden, eben zu trennen von denen, die halt immer noch schon bürgerlich waren und in der Mitte sozusagen der Zivilgesellschaft beziehungsweise der sächsischen Gesellschaft selbst angesiedelt sind. Letztlich geht es darum, einen Großteil der Bewegung eben damit zu legitimieren, indem man halt die Verführer, die Redelsführer, kleine extremistische Gruppen, Einzelpersonen sozusagen über dieses Narrativ des Extremisten abgrenzt und ausgrenzt und dadurch eigentlich so eine Masse schafft, der man einen legitimen politischen Anspruch sozusagen verfasst, da sie sich eben in der Mitte befindet und egal, was sie eigentlich für Positionen sozusagen von sich gibt, seien es rassistische, seien es wohlstandschauvinistische, seien es einfach nur irrationale Positionen, die trotzdem als legitime politische Äußerungen, die eigentlich erstmal zuzuhören ist und deren auch eine hohe Aufmerksamkeit zuteil werden sollte, darzustellen. Und die gleichzeitig halt eben deswegen als legitim gelten, weil sie aus der Mitte kommen. Und man kann halt sagen, vielleicht das Grundproblem mit dem Extremismus-Paradigma, das ich auch in der Analyse in dem Band von Francesca Barb und Hannah Eitel am konkreten Fall des Diskurses um Pegida wieder zeigt, ist, dass es halt bestimmte Erkenntnisprozesse und auch bestimmte Formen von politischer Auseinandersetzung verhindert. Einfach deswegen, weil man gesellschaftliche Problemlagen, soziale Problemlagen, Einstellungsmuster, die aufgrund von bestimmten gesellschaftlichen Strukturen sehr weit verbreitet sind, sozusagen einfach projektiv abgrenzt. Der Rassismus ist dann eben ein Problem des Orga-Teams maximal oder einzelner Redner. Und das normale Volk, von dem dann immer die Rede ist, weiß das gar nicht, wo es da eigentlich mitläuft und so weiter und so fort. Wenn man diese Frage sich so stellt, entlastet man sich halt oder entlastet den Diskurs von vornherein von der Frage, warum sind rassistische, wohlstandschauvinistische, autoritäre Dispositionen eben auch in der ganz normalen Mitte verbreitet? Warum verbreiten die sich in den Krisenkonstellationen der letzten 20 Jahre in der Abstiegsgesellschaft viel, viel stärker und in viel höherem Maße? Das wären sozusagen die Fragen, die eine politische Auseinandersetzung erfordern würden. Wenn man sagt, die Mitte ist die Mitte und da gibt es auch kein Rassismus oder Faschismus oder Autoritarismus-Problem und die Extremisten sind die anderen, ist man sozusagen von all diesen Auseinandersetzungen von vornherein entlastet. Und das ist natürlich ein relativ großes Problem, weil auch wenn es gerade um solche Querfront-Dispositive geht, dann muss man halt sagen, dass Querfront irgendwie plausibel wird, hat eben nichts damit zu tun, dass sich die Extremistinnen und Extremisten von links und rechts jetzt zusammenschließen, sondern dass das für bestimmte Leute plausibel wird, auch in der Mitte, hat einfach was damit zu tun, dass man zum Beispiel soziale Teilhaberechte nur innerhalb der Grenzen des nationalen Sozialstaats in der Moderne überhaupt denken kann. Und dann gibt's natürlich eine Interessenkonvergenz, wenn man halt vom Sozialstaat als nationalem Sozialstaat her denkt und nicht von der Utopie einer europäischen Solidarunion zum Beispiel, dann ist man eben notwendig auf der Ebene, dass eben das nationalstaatliche Wohlstands- und Leistungskollektiv eben auch gegen andere verteidigt werden muss. Und dann ist es egal, ob man das links oder rechts nennt, dann ist man sozusagen auf derselben Strukturebene und das daraus ergeben sich Affinitäten, die nichts damit zu tun haben, dass sich die bösen Extremistinnen von links und rechts jetzt zusammenfinden, sondern die einfach was damit zu tun haben, dass das innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Logik die naheliegendste Antwort ist für viele Bevölkerungsteile. Okay, da bedanke ich mich bei Marc Trobert und Tino Heim für die Vorstellung des Sammelbandes Pegida als Spiegel und Projektionsfläche, Wechselwirkungen und Abgrenzungen zwischen Pegida, Politik, Medien, Zivilgesellschaft und Sozialwissenschaften.